Die südkoreanische Internetzeitung Minjungi Sori kritisierte am 26. August im Leitartikel unter dem Titel »Die freche japanische Regierung und die grausame südkoreanische Regierung« die Behörden von Japan und Südkorea, die sich für die Erfüllung der Vereinbarung über das Verbrechen der Sexualsklaverei der japanischen Armee einsetzen, und die Organisation Hoffnungsschmetterling von Washington, die für die Lösung der Frage der Sexualsklaverei der japanischen Armee wirkt, gab am 24. August vor der japanischen Botschaft in den USA eine Erklärung mit dem Titel »Errichten wir ein Friedensmonument in Washington in den USA« ab.